Deutschlandfunk. Hörspiel. Ich eröffne die heutige Sitzung und würde Ihnen vorschlagen, entsprechend der Tagesordnung heute an die Präambel zu gehen und die Formulierung zu Ende zu bringen. Bonn, 1948. Die Präambel, die feierliche Einleitung des zu erschaffenden Grundgesetzes, rührt an ein heikles Thema. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass die Bezugnahme auf unsere Verantwortung vor Gott in diese Präambel hineingehört. Denn wir sind nicht nur dem deutschen Volk, sondern durch unser Gewissen auch den geistigen Mächten verantwortlich, die sich in Gott personifizieren. Wir sind der Meinung, dass wir eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt wieder so weit gekommen sind, dass es möglich ist, überhaupt wieder von Gott zu sprechen. Wir wollen, dass das deutsche Volk aus den Jahren tiefer Not die Lehre zieht und sich in diesem Grundgesetz dazu bekennt, dass keine Macht der Welt es wieder von seiner tiefen Bindung an die geistige Welt abzuziehen vermag. Viele Mitglieder des Parlamentarischen Rates sind aus der Kirche ausgetreten. Einige haben den Glauben an Gott in den Jahren des Krieges verloren. Die Präambel hat in der Form, in der wir sie niedergelegt haben, doch in weiten Kreisen starke Kritik gefunden. Ich habe hier gesagt, im Vertrauen auf Gott und die wiedererweckten sittlichen Kräfte des deutschen Volkes. Ich habe gegen die wiedererweckten sittlichen Kräfte schwere Bedenken. Gegen die Einbeziehung Gottes haben wir Bedenken. Im Vertrauen auf Gott und die sittlichen Kräfte sind doch nicht etwas, was nicht zusammengehört. Es passt sehr gut zueinander. Also wenn es heißt, im Vertrauen auf Gott und die sittlichen Kräfte des deutschen Volkes, wird einer herausstellen, der liebe Gott ist der Beitrag der CDU und die sittlichen Kräfte sind für unsere Sozialdemokratie. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 49. Den lieben Gott für all die Dummheiten, die hier gemacht werden, unmittelbar verantwortlich zu machen, ist eine theologische Überhebung. 70 Jahre Grundgesetz. Ein Hörspiel erzählt von der Aufgabe des Parlamentarischen Rates, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948-49. Am 23. Mai in der Deutschlandfunk-Radionacht und über Hörspiel und Feature.de. Heute Abend präsentieren wir Ihnen einen Hörspiel-Klassiker. Zurückgehend auf den Roman Mysterien von Knut Hamsun hat Gerd Westphal 1959 eine eindrucksvolle Hörspieladaption inszeniert. Hochbesetzt und sensibel den Wegen der Romanvorlage folgend. Knut Hamsuns Roman aus dem Jahr 1892 erzählt vom Ankommen, Bleiben und Sterben des Sonderlings Johann Nagel in einer kleinen norwegischen Hafenstadt. Johann Nagel, dieser Ausländer des Daseins, wie er sich selbst bezeichnet, setzt sich über die Regeln des kleinstädtischen Lebens hinweg. Er provoziert die Alteingesessenen durch sein sonderbares Auftreten, verletzt ihre Konventionen und scheitert schließlich an seinen eigenen romantischen Illusionen. Helmut von Kube, der Bearbeiter des Romans, schrieb zu seiner Hauptfigur: »Ein absurdes, bitteres, rührendes Stück Leben. Ein Schicksal, das in jeder Phase ein geniales Manifest des Unbewussten ist. Mysteriös und doch wahr über die Zeit hinaus.« Mysterien von Knut Hamsun in einer Funkbearbeitung von Helmut von Kube. Mitte des vorigen Sommers war eine kleine norwegische Küstenstadt der Schauplatz einiger höchst ungewöhnlicher Begebenheiten. Ein Fremder tauchte auf, ein gewisser Nagel, ein merkwürdiger und eigentümlicher Scharlatan, der eine Menge auffallender Dinge trieb und ebenso plötzlich wieder verschwand, wie er gekommen war. Doch dies ist nicht der Anfang. Als das Dampfschiff gegen 6 Uhr abends am Quai anlegte, zeigten sich auf Deck ein paar Reisende, darunter ein Mann in einem grellgelben Anzug und mit einer weißen Samtmütze.